1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Zurück aus dem Wochenende. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wir beginnen mit einer neuen Talkwoche und wir beginnen immer mit einer freien Themennacht, so auch heute. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, ganz egal über was, meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Maike und Maike ist 40 Jahre alt. Hallo Maike. Hallo Domian. Hallo Maike. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es darum, dass ich weiß, dass ich wahrscheinlich dieses Jahr noch sterben werde, also die nächsten Wochen oder Monate. So viel Zeit haben mir die Ärzte gegeben. Wochen oder Monate? Mhm. Welche Erkrankung hast du? Ich bin nierenkrank seit 96. Was für eine was genau für eine Erkrankung ist das? Also die Ärzte hatten durch eine Biopsie festgestellt, dass es durch nicht auskurierte Grippen entstanden ist. Mhm. Dass ich halt ja mit also krank in die Arbeit gegangen bin und es nie richtig auskuriert habe. Mhm. Und diese Krankheit ist im Laufe der Jahre so weit weit fortgeschritten, dass sie ja jetzt lebensbedrohlich ist. Also ja, es hat sich auf die Niere geschlagen, auf beide arbeiten unter 10%. Mhm. Seit 99 und seit 99 bin ich an der Dialyse und habe jetzt bin 2008 mit meinem Freund in die Schweiz ausgewandert, habe dann als Kellnerin gearbeitet in einem Sporthotel, mhm, und habe mir natürlich durch diese Arbeit viel, viel Kraft genommen. Mhm. Und ja, jetzt im Oktober war es ganz schlimm, hatte ich dann Wasser in der Lunge zweimal und einen Herzinfarkt im Spital. Und jetzt im Februar wieder ein Herzinfarkt, mir wurden Stents gelegt. Und jetzt durch im März wurde eben gesagt, ich habe nicht mehr lange, weil auch die ganzen Gefäße und Venen schon so verkalkt sind, mhm, dass ich, ja, dass es mein Körper halt nicht mehr aushält. Das heißt, eine Transplantation, eine Nierentransplantation würde dir gar nicht helfen? Nicht mehr, nein, ist zu spät. Warum hat man das nicht früher gemacht? Ich hatte Probleme mit der Medikamenteneinnahme, das heißt, es gibt so Spinnenphobie und auch eine Medikamentenphobie, mhm, und die hatte ich jetzt und konnte es ja Anfang Mitte letzten Jahres ein bisschen einnehmen, mhm, aber nicht alle Medikamente, die sein sollten, und es hat natürlich nicht wieder alles aufgeholt, ne, das ist klar. Ja. Also konnte nicht. Und diese Medikamentenphobie, habe ich das richtig verstanden, war auch der Grund, warum du nicht transplantiert werden konntest? Ja, genau, weil mhm, es sind wichtige Medikamente, die ich natürlich auch zu einer bestimmten Zeit einnehmen muss, ja, und so, verstehe, ne? Ja. Und mhm, das ging nicht. Diese Verkalkung, von denen du sprichst, dass die ganzen Gefäße verkalkt sind, woraus resultieren diese Verkalkungen? Eben durch die Medikamente, die ich nehmen hätte sollen, die das etwas verhindern so, hätten können. Ach so. Und diese Dialyse, die ich habe, schwemmt aus den Knochen auch den Kalk, mhm, und der ist eben im Körper drin und verteilt sich dann im Körper. Jetzt hat man dir so etwas, das ist ja das Existenziellste, was man jemandem sagen kann. Sie haben nicht mehr lange zu leben. Mhm. Hast du damit gerechnet, dass das über kurz oder lang? Nein. Niemals, niemals. Ich habe gedacht, das vergeht wieder. Ja, Herzinfarkte haben einige. Mhm. Und diese Herzinfarkte, die ich habe, die sind nur Herzkranzgefäßinfarkte. Also kein Hinterwand oder sonstiges. Mhm. Und aber die resultieren, gedacht, die resultieren eben auch aus diesen Verkalkungen? Mhm, doch. Alles, was der Körper nicht mehr verarbeiten kann. Ja. Mhm. Also hatte ich das sehr umgehauen, als du es gehört darum hast. Warum? Mir hat es den Boden und die Füße weggerissen, mhm, mich und mein Freund. Weil wir sind erst 7 Jahre zusammen. Ja. Wir wollten uns hier in der Schweiz was aufbauen. Ja. Wir wollten, dass meine Familie uns besucht, jeden Sommer oder halt Weihnachten und so. Dass wir ganz normales Leben, wie die anderen auch. Und wann genau hat man dir das gesagt? Am 5. April. Am 5. April. Mhm. Warst du alleine? Nein, wir waren zwei Ärztinnen und mein Freund und ich. Ein 8-Augen-Gespräch. Was hast du gesagt? Wie hast du reagiert? Ich habe nur an ihn gedacht. An ihn, an deinen Freund? Mhm, weil ich nicht weiß, wie es mit ihm weitergeht. Ist er auch krank? Mhm, aber Er möchte hier bleiben und ich möchte, weil er ist 36, ich möchte, dass er nicht alleine ist, dann, wenn ich nicht mehr bin, ich möchte, dass er sich nochmal eine Familie sucht, nochmal eine Frau sucht und glücklich ist und nicht alleine sein muss. Er hat gemeint, ja, vielleicht kommt er bald nach. Und ich gesagt, das kann er nicht machen, er hat noch seine Mutter und seinen Vater. Also du machst dir mehr Sorgen um ihn als um dich? Ja, ja. Hast du Angst vor dem Sterben? Oh ja, anfangs nicht so. Weil ich wurde am 16. März, ging ich ins Spital am 15., das wusste ich noch nicht, habe ich mit einer Freundin gesprochen, die am selben Tag noch verstorben ist. Mir wurde es erst am 17. gesagt und durch meinen Freund und irgendwie freue ich mich auf sie, wenn ich sie wieder sehe und irgendwie habe ich wahnsinnige Angst davor. Also du gehst... Weil ich nicht weiß, wie ich sterbe. Ja, also die Angst vor dem... Mit Schmerzen oder ohne. Ja. Hat man dir das bei deinem Krankheitsbild, hat man dir irgendetwas gesagt, wie das Ende sein wird, wie man stirbt? Nein, nein. Sie können mir nicht sagen, wie, sie können mir nicht sagen, wann, ist natürlich klar. Aber ich hoffe, ohne Schmerzen. Als du da gesessen hast und dir das, die das gesagt haben zu dir, und dein Partner war dabei, wer hat heftiger reagiert, du oder der Partner? Er hat sich wahnsinnig zusammengerissen. Ich denke, er wäre schreiend rausgerannt, wenn es gegangen wäre, aber er hat sich wahnsinnig zusammengerissen. Und ich war halt im Spital im Bett gelegen und habe dann auch an meine Familie gedacht, weil ich nicht wusste, wie ich es ihnen dann noch sagen soll. Aber ich war diejenige, die dann ja live zusammengebrochen ist. Hast du seither viel geweint? Jetzt kommt's, jetzt langsam. Weil immer wieder, jeden Tag, ein bisschen. Weil es am Anfang wahrscheinlich so ein Schock war, dass man gar keine Tränen hat. Ja, und vor allem, ich war zu realistisch. Ich habe gedacht, jetzt muss ich das und das für ihn noch erklären und das muss ich noch klären. Und das, Jetzt sind ja ein paar Wochen vergangen. Wenn du bist jetzt aus dem Krankenhaus, aus dem Spital zurück. Oder bist du jetzt zu Hause? Genau, ja. Seit 29. April. Ja. Wie verhält dein Partner, dein Freund sich dir gegenüber zurzeit? Ach, wahnsinnig gut, wahnsinnig korrekt. Er kümmert sich um mich und macht alles für mich. Er ist auch in die Situation gut reingewachsen seit Oktober. Er musste auch den ganzen Haushalt machen. Wir haben auch keine Katze. Er muss sich um die Katze kümmern und hat noch seine Arbeit. Und dann hatten wir viel Besuch über Weihnachten. Wissen eigentlich alle Leute jetzt Bescheid in der Verwandtschaft und Freunden im Freundeskreis? Ja, mittlerweile. Ich hatte ein Fest organisiert, also durch meine Schwester. Ich wollte es eigentlich in einer Gastwirtschaft machen, aber das wäre dann zu kalt gewesen, um das zu sagen. Also du hast ein Fest organisiert für deine Angehörigen und Freunde, um das zu sagen, ich werde sterben? Genau, ich wollte es ihnen alle mitteilen, ja. Und das war dann auch ein Fest? Es war ein Fest für mich, ein Abschiedsfest und jeder wusste es, bis auf zwei Neffen, denen musste ich noch mal sagen, aber alle anderen wussten es bis dahin. Aber wie macht man, ich stelle mir jetzt gerade vor, man sitzt in einem Hotel, in einem Restaurant, in einem großen Tisch, man hat gegessen und getrunken und irgendwann erhebst du dann die Stimme und sagst, meine Lieben, ich werde bald sterben, oder wie macht man das? Ja, so wollte ich es machen, nur meine Schwester hat es bei sich organisiert, also es war familiär, es kam jeden, den ich eingeladen habe. Es war wunderschön, nur die meisten wussten schon, um was ging. Ach so. Weil ich ja mit meinen Schwestern schon telefoniert habe. Und die weinten dann natürlich am Telefon und die Kinder hatten das mitbekommen. Und ja, jetzt hatten es nur noch zwei nicht gewusst. Aber du hast es dann trotzdem nochmal in der versammelten Runde gesagt? In der versammelten Runde nicht, nur beim Verabschieden habe ich dann gefragt, ihr wisst, um was geht? Und sagen sie ja. Und sagt, okay, dann möchte ich euch da an dem Tag noch einladen zum Ehegelübde. Wer kommen kann in die Schweiz, kann kommen, sind herzlich eingeladen. Ach, das war verbunden mit einem Ehegelübde? Ja, mit einer Einladung zum Ehegelübde. Ja. Eigentlich, trotz aller Traurigkeit, die damit verbunden ist, finde ich das eine schöne Idee. Ja, weil also zum Heiraten selbst ist nicht mehr viel Zeit zu organisieren und so. Weil wenn, dann hätte ich natürlich ein großes Fest gemacht, dann hätte man noch Hotels und alles organisieren müssen und es müsste schnell gehen. Ja, ich meine auch, dass man das alles so zusammenpackt. Einmal dieses Ehegelübde und dann, dass du dich jetzt, wo du noch fit bist und präsent bist, dass du dich von deinen Leuten quasi mit so einem Fest verabschieden kannst. Wo du da bist, das ist ja was anderes als eine Trauerfeier, wo du eben dann nicht mehr da bist. Ja. Aber war es dir nicht während dieser ganzen Zeit doch sehr schwer ums Herz? Nein, ich habe mich so gefreut, dass alle da waren. Es war wunderschön. Mhm. Sogar die Neffen und Nichten haben ihre Freunde mitgebracht und die Freundin. Also es war ein richtig familiäres Fest. Mhm. Aber ich habe einen riesengroßen Wunsch, den ich meiner Familie noch nicht gesagt habe, weil wie es halt so in mancher Familie ist, es ist Streit und so. Und der Streit geht schon viele Jahre. Mein letzter Wunsch wäre es für die Familie, dass sie sich versöhnen. Mhm. Dass sie sich wirklich nach meinem Tod auch wieder zusammensetzen können. Dann eben bei einer Familienrunde. Da musst du es sagen. Am besten schreibst du es auf. Mhm. Dann hat das noch ein größeres Gewicht, wenn du das nochmal so vielleicht dargelegt hast und es alle hinterher dann lesen können. Ja, weil viel Chance gibt es im Moment nicht, dass sich die Geschwister untereinander annähern. Mhm. Darum würde ich das gerne als meinen letzten Wunsch sehen. Mhm. Und für meinen Freund eben, dass er dann jemand findet, dass er glücklich ist. Mhm. Er ist 36, was will er denn? Das finde ich sehr beeindruckend, dass du das so sagst. Und das zeugt auch von ganz großer Liebe, dass du ihm das so wünschst. Natürlich, ja, ich möchte nicht, dass er alleine bleibt. Genau. Natürlich ist das für ihn im Moment undenkbar, was ja auch, auch normal ist und verständlich ist. Ja. Aber ich sag dir, es wird ihm irgendwann ein Trost sein, dass du ihm so klar das Glück gewünscht hast. Irgendwann wird es für ihn ein Trost sein. Ich möchte, dass er frei ist für eine neue Liebe. Und eine Lebenshilfe wird das sein für ihn, das glaube ich auch. Ja, ich hoffe. Ja. Ich hoffe. Das finde ich sehr gut und finde das sehr tapfer und toll, wie du das machst. Ja, aber... Respekt, wirklich. Wirklich. Es kostet mich viel Kraft und ja, jeder Tag, der vergeht, ist jeder Tag näher am Tod. Das ist mir bewusst. Mhm. Und das ist halt schlimm für mich. Wie ist das, wenn du so eine kurze Prognose jetzt nur noch hast von Zeit? Das kann sich im Wochen, vielleicht wenn es gut geht, um ein paar Monate handeln. Wie, erklär uns das, die wir nicht betroffen sind, wie geht man an jeden neuen Tag heran? Also es ist nicht jeder Tag gleich von der Kraft her. Mhm. Es kommt dreimal am Tag ein Pflegedienst, der mir hilft, meine Dialyse zu machen, weil ich es eben selber nicht mehr machen kann. Mhm. Und die anderen zweimal macht es mein Freund. Ich mache es zu Hause eben, die Dialyse. Du kannst aber noch dich bewegen und herumgehen kannst du noch? Ja, mit einem Rollator. Ich brauche immer einen Rollator dazu. Mhm. Also vorher hatte ich einen Rollstuhl gebraucht, jetzt geht's mit Rollator. Mhm. Also nochmal die Frage, wie gehst du so an jeden Tag ran, wo du weißt, die sind eigentlich jetzt schon abzählbar, die Tage? Jeden Tag wird schwieriger. Also ich freue mich, jeden Tag wieder aufzuwachen, weil momentan habe ich wieder sehr starke Herzschmerzen und brauche Medizin eben, auch so ein Spray, damit die Herzschmerzen vergehen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich morgen wieder aufwache. Ich kann es nicht sagen. Mhm. Und wenn ich aufwache, bin ich froh. Also, was war der Grund deines Anrufes hier bei uns? Ich weiß nicht genau. Ich wollte mal einfach drüber sprechen. Ja. Und auch das Thema Medikamentenphobie vielleicht mal in den Raum schmeißen, weil ich weiß nicht, ich bin bestimmt nicht die Einzige, die das hat. Mhm. Und man sollte den Menschen helfen. Und die aus diesem Loch ziehen, dass sie wirklich auf den Arzt zugehen und sagen, Mensch, ich habe das Problem. Mhm. Und ich habe das jahrelang nämlich verheimlicht. Ich habe immer gelogen beim Arzt. Also ich nehme es und habe es nicht genommen. Ach so ist das gelaufen. Mhm. Ach so. Gut, das ist natürlich dann eine klare Warnung, dass die Leute genau das nicht machen sollen, weil das endet dann so, wie du es jetzt gerade aus deiner Biografie beschrieben hast. Man macht sich einfach kaputt. Das war eben, es ist eine lebensgefährliche Situation gewesen, in die ich mich jahrelang gebracht habe. Und es war mir nicht bewusst. Weißt du, Maike, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast und hier gesprochen hast und dass wir uns, wenn auch nur übers Telefon, kennengelernt haben. Dankeschön. Ich finde dich wirklich eine sehr nette Frau und finde deine Lebenshaltung sehr, sehr bewundernswert. Auch deine, ich sag's nochmal, auch deine Haltung gegenüber deinem Freund. Das finde ich sehr toll und sehr vorbildlich. Insofern ist es gut, dass sich viele Menschen jetzt gehört haben. Das ist sehr gut. Ja, ich versuche eben die Liebe damit so zurückgegeben, die ihr mir gibt. Genau. Jeden Tag immer wieder aufs Neue. Genau. Und es ist nicht so, dass es ein jeder machen will. Mhm. Manche würden davonlaufen und sagen, mach doch das selbst aus mit dir und kümmere dich selbst drum. Und es gibt Pfleger und so. Die wollten mich sogar nach dem Spital gleich ins Pflegeheim stecken. Ja, dann hat er gesagt, nein, mach da nicht. Ja. Er will mich zu Hause haben. Ja. So, Maike, ich wünsche dir jetzt, dass es doch noch viele Wochen und Monate sein werden. Vielen Dank. Ja, dass du einen schönen Sommer noch hast und dass du noch die Natur genießen kannst, woran du auch Freude hast. Ja. Und dass, wenn es dann soweit ist, dass du nicht leiden musst und dass es schnell geht, das wünsche ich dir von Herzen. Genau, also die Worte hat mein Neffe auch. Er sagt, er meint es nicht böse, er meint es nur gut mit mir und er möchte, dass es dann schnell geht und das will ich auch. Genau. Ganz schnell, also nichts merken oder nur einschlafen und fertig. Genau. Das wäre mein Wunsch. Und weißt du, alle Leute, die uns zugehört haben, schließen sich jetzt zu meinen Wünschen an. Da bin ich sicher. Vielen Dank. Ich wünsche euch auch alles Gute und schöne Grüße aus den Schweizer Bergen. Das ist sehr, sehr nett und das ist ja sehr gut angekommen. Und alles Liebe von Herzen, Maike. Dankeschön. Tschüss. Dir auch, gell? Dankeschön. Tschüss. 0800 220 5050 und wir machen weiter mit der... Mit der Alexandra und die ist 43. Guten Morgen, Alexandra. Guten Morgen, Domian. Hallo. Und zwar, als allererstes möchte ich was zu Maike sagen. Ich bewundere diese Frau über alle Maßen. Diese Einstellung, was die hat, das ist der absolute Wahnsinn. Ja, finde ich auch. Also ich habe das gerade mitgekriegt, mir ist eiskalt den Buckel runtergelaufen. Mhm. Also das war schon mal das Erste. Ja. Das wollte ich jetzt als allererstes sagen. Sehr nett, dass du sagst, ja. Was ist denn dein Thema, weswegen du angerufen hast? Also, ich rufe an, weil ich meinen Vater nach 30 Jahren wiedergefunden habe. Beziehungsweise nach 25. Ich rechne immer falsch. Ich bin so nervös, dass ich immer ganz falsch rechne. Das heißt, du warst wie alt, als du ihn aus den Augen verloren hast? Also, das erste Mal, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich 2. Mhm. Dann habe ich ihn wieder gesehen, da war ich 7. Da kann ich mich aber gar nicht dran erinnern. Mhm. Und dann war ich 17. Da habe ich ihn... Kurz, da stand er auf einmal bei mir vor der Wohnungstür. Aha. Und ja, hallo, hier bin ich. Okay, und da konnte ich gar nichts damit anfangen. Da hat er mir damals 100 Mark in die Hand gedrückt und hat gemeint, du könntest eigentlich Papa zu mir sagen. Und das war's? Das war's. Und dann war er weg, quasi? Ja, okay, er war kurz da, hat sich mit meiner Mutter unterhalten, die haben sich dann prompt gestritten. Aber und danach gab es keinen Kontakt mehr zwischen euch? Doch, noch einmal, da war ich 18, da habe ich vom Jugendamt die Papiere gekriegt und überschwänglich wie ich war, stand ich plötzlich vor seiner Wohnungstür, weil ich wollte ihn ja unbedingt nochmal sehen und ich wollte, dass er mich als Tochter anerkennt. Und er hat halt dann durch seine Frau sagen lassen, ja, er hat keine Tochter, die Alexandra heißt. Oh. Und das hat mich das war so verletzt. Das war der letzte Kontakt dann. Genau. Und dann war die ganze Zeit gar nichts, also keine Geburtstagskarte. Ich habe von meinem Vater nie was erwartet, aber vielleicht mal eine Karte zum Geburtstag oder zu natürlich, Weihnachten. Natürlich, natürlich. Das hätte ich erwartet. Das Mindeste, ja. So, jetzt ist so viel Zeit vergangen und nun hast du ihn wieder getroffen. Ja, getroffen habe ich ihn nicht. Nee, ich aber... Ich habe ihn nur gesehen, wo er auf dem Balkon gesessen ist. Ach so. Und das war heute. Ach, wie? Bei euch in der Stadt, wo du wohnst oder im Ort, wo du wohnst? Nee, das ist in Gersthofen. Also ich wohne in München. Und er wohnt in Gersthofen, da wo ich aufgewachsen bin. Wie? Und da, erzähl mal, wie hat sich das heute zugetragen? Also, da muss ich ein bisschen ausholen. Das war so, ich saß mit meiner Mutter bei mir vorm Computer und sie wollte einen alten Schulfreund googeln. Gesagt, getan, haben wir gemacht, haben wir auch gefunden. Und dann kam sie auf die Idee, wir könnten ja auch mal deinen Vater suchen. Und sie wusste den Nachnamen seiner Frau. Den haben wir dann eingegeben, haben dann aber nicht seine Frau gefunden, sondern die Tante seiner Frau. Okay, ich habe da dort angerufen. Sie hat mich auch sofort erkannt, sie wusste, wer ich bin. Hat mir die Telefonnummer seiner Frau gegeben. Ich habe bei seiner Frau angerufen. Die wusste auch sofort, wer ich bin. Hat sich sehr lange und sehr nett mit mir unterhalten. Hat mir viel über meinen Vater erzählt. Ja. Hat zu mir gesagt, ich bin jederzeit herzlich willkommen, wenn er das will. Und ich soll halt jetzt einfach, sie erzählt ihm das. Ja. Und ich soll halt jetzt einfach abwarten. Aber du hast nicht abgewartet. Doch, ich habe 3 Wochen abgewartet. Ach so. Dann konnte ich nicht mehr. Ich konnte nicht mehr warten. Ach so. Und in den 3 Wochen hat er sich nicht gemeldet? Nein. Obwohl seine Frau ihm gesagt hat, dir gesagt hat, du bist herzlich willkommen. Genau. So, er hat sich nicht gemeldet. Dann hast du dich ins Auto gesetzt, heute. Dann habe ich mich heute mit meiner Freundin ins Auto gesetzt. Also vorher hatte ich schon einen Brief aufgesetzt und mit ein paar Bildern von mir drin, weil er weiß ja gar nicht, wie ich ausschaue. Mhm, genau. Er hat nur Babyfotos von mir. Ja. Und jetzt schaue ich natürlich anders aus, ist ja logisch. Ja. Und dann seid ihr da in den Ort gefahren, an das Haus, wo er wohnt. Genau. Und dann standen wir da. Und dann saß er auf dem Balkon. Genau, und dann saß er auf dem Balkon. Und ich habe instinktiv gewusst, es ist er. Ich habe gewusst, es ist mein Vater. Der ist jetzt 71. ich meine, ich habe den auf dem Bild gesehen, das war von 1966. Ja, da kann man so Ähnlichkeiten dann schon feststellen. Ein Mensch verändert sich zwar, aber so sehr dann vielleicht auch nicht, in den Grundzügen des Gesichtes zum Beispiel. Genau, und ich wusste halt sofort, dass das ist. Jetzt habe ich mich aber nicht getraut zu klingeln. Ja. Dann habe ich sie angerufen, die Frau, sie ging auch ans Telefon. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich wäre halt gerade in Gersthofen und ob ich nicht zu, ob das vielleicht nicht möglich wäre, kurz vorbeizukommen. Mhm. Und dann ist sie, und wir standen aber schon vor der Haustür, und ich habe dann gesehen, wie sie auf den Balkon rausgegangen ist und ihn gefragt hat. Mhm. Das ist ja verrückt, das ist ja wie im Film. Verrückt, gell? Ja, völlig. Und dann habe ich ihn gefragt, also dann habe ich ihn hören sagen, wie er gesagt hat, nein, ich will keinen Kontakt zu ihr, ich will sie nicht. Ach. Er hat diesen Satz gesagt, ich will sie. Den hast du mit übers Telefon, und real, genau, auch noch gehört? Real habe ich es nicht gehört, weil ich war zu weit weg. Übers aber Telefon. Weit weg. Aber übers Telefon habe ich es mitgekriegt. Ich will sie nicht. Aber das hat dann ja nochmal wehgetan. Und das hat mir heute so wehgetan. Das glaube ich. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und dann, wie hat die Frau das denn dann erklärt, dass er dich nicht will? Die ging doch dann wieder ans Telefon und hat mit dir gesprochen. Genau, sie hat dann gesagt, also sie ist wieder reingegangen, das hatte ich gesehen. Und hat sie gesagt, so, jetzt sind wir wieder unter uns. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, was er gesagt hat. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe schon mitbekommen. Und dann hat sie gesagt, weißt du, Alexandra, hat sie gesagt, ich bin in so einem Zwiespalt drin. Mhm. Naja, sicher, für sie ist das schwierig, für die Frau. Ich würde euch wahnsinnig gerne zusammenbringen, aber ich kann nicht über seinen Kopf hinweg entscheiden. Natürlich nicht. Nein, sie kann wirklich nicht. Sie hat ja alles schon gemacht. Sie hat ja theoretisch von ihrer Seite aus die Tür geöffnet schon. Genau. Und er will mich halt einfach. Wie erklärst du? Ja, wie erklärst du? Nicht, warum? Genau, das wollte ich gerade sagen. Schon damals, als er gesagt hat, ich habe keine Tochter, als du mit als 18-Jährige vor der Tür standst, warum hat er dich verleugnet? Ich weiß es nicht. Du musst doch irgendeine Ahnung haben. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ein Jahr vorher hatte er dir noch 100 Mark geschenkt. Ja. Er hat sich aber auch. Vielleicht, weil ich ihn damals abgelehnt habe. Ja gut, aber er hat sich ja um dich auch nicht gekümmert, als du Jugendlicher und Kind warst. Ja, das war so eine ganz komische Situation. Ich weiß noch, es war am Samstagnachmittag, das weiß ich noch, als ob es gestern gewesen wäre. Ich saß zu Hause und habe gelesen, dann klingelt es an der Tür und dann stand meine Mama auf einmal im Zimmer und sagt, dein Vater steht vor der Tür. Mhm. Ja, dann haben wir ihn halt reingebeten, man kann ihn ja nicht vor der Tür stehen lassen, haben ihn reingebeten. Mhm. Und dann haben wir Kaffee getrunken und so, und dann haben die sich sofort gestritten. Mhm. Keine Ahnung, ich habe nicht mitgekriegt, warum, weil ich bin in mein Zimmer gegangen. Aber trotz allem, da kannst du doch nichts für. Ja. Da kannst du doch nichts für. Weswegen haben sich die Eltern eigentlich getrennt, damals? Weil mein Vater meiner Mutter fremdgegangen ist, und das mehrmals. Und das, denke ich, lässt sich keine Frau gern gefallen. Natürlich nicht. Dennoch hätte er sich ja dann auch, als die beiden geschieden waren, hätte er sich ja um seine Tochter auch weiter kümmern können. So würde es sich gehören. Natürlich. Ja. Natürlich. Hat er nicht gemacht. Vielleicht war das auch deswegen, weil mein Vater viel Ablehnung von meinem Großvater gekriegt hat. Ah ja, weißt du, immer so diese Erklärung mit Familie und so. Er ist ein erwachsener Mensch, er hat eine Tochter. Dann hat er verdammt nochmal sich darum zu kümmern. Egal, was er für eine Ablehnung selbst erfahren hat. Ja. Sag ich jetzt mal so, ohne die Kenntnisse im Detail dazu haben. Was glaubt denn, lebt deine Mutter noch? Ja, ja, klar. Ja, was glaubt die denn? Du hast vorhin ja auch gesagt, dass sie mit dir das gesucht hat, ne, im Netz. Ja. Genau. Wie erklärt sie denn sich sein Verhalten? Also ich habe vorher mit ihr telefoniert, natürlich, und weil ich ein sehr gutes Verhältnis habe zu meiner Mutter, und sie meint einfach, dass er vielleicht ein schlechtes Gewissen hat für das, was alles passiert ist, oder er ist einfach zu feig. Aber sie kann es auch nicht großartig erklären, weil normalerweise, also die Jahre, wo meine Mutter mit meinem Vater zusammen war, war der nicht so. Der war immer zuverlässig, der war immer... Weißt du, was ich an der Geschichte auch nicht verstehen kann? Das ist ein Mann von 71 Jahren. Da muss man ja eigentlich spätestens dann anfangen, einen Frieden mit dem Leben zu schließen und mit seinem Leben und das Leben in Ordnung zu bringen, was man vielleicht falsch gemacht hat. Ja. Und jetzt wird ihm die Chance quasi vor die Haustür gelegt, du kommst dahin. Und er sagt noch nein, das ist doch schrecklich. Also mir ist der Gedanke eigentlich gekommen, meinen Vater zu besuchen damals, wo meine Großmutter gestorben ist. Die ist vor 7 Jahren gestorben, und ich weiß, dass meine Großmutter und mein Vater ein gutes Verhältnis hatten. Mhm. Das ist nicht mein Großvater und mein Vater. Mhm. Arzt kam daher irgendwie, mein Vater ist Italiener und irgendwas mit Krieg und keine Ahnung. Also der ist da, ich kenne mich da selber nicht so aus. Aber bei der der Beerdigung seid ihr euch dann nicht über den Weg gelaufen? Nein, da ist er nicht gekommen. Er wurde zwar eingeladen, aber er ist nicht gekommen. Wie gehst du jetzt, das ist ja nun endgültig, mehr kannst du ja nicht machen. Wie gehst du mit das jetzt... Das wollte ich dich ja fragen, ob ich noch irgendwas machen soll. Nein, würde ich nicht machen. Ich gehe mal davon aus, dass du seiner Frau deine Nummer auch hinterlassen hast. Natürlich, ja. Sonst sollte sich ja melden. Ich habe auch einen Brief dabei gehabt, den ich ihm eigentlich schicken wollte. Und da habe ich halt ein paar Zeilen geschrieben über mich, was ich so gemacht habe in meinem Leben. Und habe ein paar Bilder von mir reingetan, weil er ja eben nicht weiß, wie ich ausschaue. Und dann habe ich zuerst überlegt, nehme ich den Brief wieder mit nach Hause. Und dann hat meine Freundin aber gesagt, die mich rübergefahren hat, hat gesagt, Alex, schmeiß den Brief rein. Du wirst es bereuen, wenn du es nicht tust. Ja gut, Alexander, dann hast du alles gemacht, alles Menschenmögliche gemacht. Der hat deine Telefonnummer, der hat den Brief. Der sieht, dass du dir die Mühe gemacht hast, ihn zu suchen und dorthin zu fahren. Mehr kannst du nicht machen. Das Handeln liegt jetzt auf seiner Seite. Er muss handeln. So traurig das und so schlimm das für dich ist, aber mehr kannst du nicht machen. Das musst du jetzt so akzeptieren, wie es ist. Ja. Wer weiß, was in ihm vorgeht. Vielleicht meldet er sich ja schon, doch noch. Kann ja sein. Kann sein, ja. Kann sein, man weiß es ja nicht. Aber es kann auch sein, dass er sich nie meldet. Okay, aber wenn er sich jetzt nicht meldet, Domian, dann habe ich wenigstens eins. Weil ich habe ihn nämlich durch die Büsche durchfotografiert und ich habe jetzt wenigstens ein Foto von ihm. Ja, das ist ja auch rührend. Das Foto hast du dann, ja. Wenigstens. Aber klare Sache, mach bloß nichts mehr, weil dann würdest du die Grenze überschreiten. Das würde auch nichts bringen. Ja. Du hast alles signalisiert, was möglich ist. Ich möchte mit dir Kontakt haben. Und jetzt ist er am Zug. Er ist am Zug. Ja. Okay. Drück mir die Daumen, dass er es trotzdem macht. Das wäre ja doch sehr schön. Ich würde es dir gönnen und wünschen. Ja, mich würde es auch sehr, sehr freuen. Ja. Lieber Alexander, alles Gute wünsche ich dir und viel Glück. Muss ich noch ganz kurz was sagen? Gerne. Zwei Sachen. Ja. Erstens, deine Sendung ist ganz super. Ich höre sie jede Nacht. Dankeschön. Das ist mal das Erste. Vielen Dank. Das Zweite ist, ich habe eine ganz große Bitte an dich. Ja. Ich möchte so gerne ein Autogramm von dir. Na, das ist aber gar kein Problem. Da legst du bitte auf und du wirst von meinen Kollegen zurückgerufen und die nehmen deine Anschrift dann auf und dann schicken wir dir sehr gerne eins. Okay. Alles Gute. Alexander. Danke dir. Tschüss. Tschüss. 1:27 haben wir. 1:27. Und hier ist Tim. Tim ist 33. Guten Morgen, Tim. Guten Morgen, hallo. Tim, um was geht's bei dir? Es geht um Folgendes bei mir, und zwar um ein ungeborenes Kind, wenn man so möchte. Ja. Ich hole mal kurz aus. Ich war von 2009 bis 2010 mit einer Frau zusammen, also meine Ex-Freundin, ein Jahr. Mhm. Lief ganz gut, ist dann irgendwie auseinandergegangen. Und dann war auch Funkkontakt und Kontaktsperre, sie hat sich nicht mehr gemeldet. Mhm. Und dann haben wir uns bei der WM wieder getroffen, irgendwie so. Zufällig. Zufällig. Zufällig, genau. Ja. Sie ist in meine Nähe gezogen damals. Ja. Dann ist es auseinandergegangen, aber sie wohnte trotzdem noch 3 Minuten von mir entfernt. Mhm. So dass es eigentlich vorprogrammiert war, dass wir uns irgendwann über den Weg gelaufen sind. Mhm. Naja, und es lief auch ganz gut wieder. Und das gipfelte dann sogar darin, dass wir dann im Herbst nochmal sozusagen einen zweiten Versuch gestartet hatten, der dann irgendwie 8 Wochen dauerte. Und am 15. November kam sie dann zu mir und meinte, dass sie schwanger sei von mir. Mhm. Gut, es ist jetzt müßig zu diskutieren, ob das jetzt, also ob da irgendwie die Verhütung nicht funktioniert. Der Fakt ist auf jeden Fall, sie war schwanger. Mhm. Und dann haben wir eben diskutiert, was zu tun ist, also Pro und Contra. Mhm. Und ich glaube, und das muss ich auf meine eigene Fahne schreiben, ich war, glaube ich, sehr für die Abtreibung einfach. Mhm. Wie hast du es begründet, diese Einstellung? Na, das Problem war folgendes, sie war gerade mit ihrer Ausbildung fertig, also ein Jahr ungefähr. Wie alt ist sie? Sie ist jetzt 24, war damals 23 und sollte erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln im Job, finde ich jedenfalls persönlich. Mhm. Ich sah schon das Ende der Beziehung irgendwie am Horizont auftauchen und es gab einfach so viele Probleme. Also ich war nicht gegen das Kind selber, aber natürlich die ganzen Probleme, die mit einhergehen irgendwie so. Mhm. Und das hat sie, glaube ich, auch sehr verletzt und das tut mir auch sehr leid, aber im Endeffekt hat sie sich dafür entschieden. Ach, sie hat sich dann auch dafür entschieden. Sie meinte, das war schon sehr spät gemerkt, so im zweiten Monat, und meinte schon, da bewegt sich was, tut mir leid, aber ich werde es nicht mehr abtreiben, ich werde es austragen. Und dann haben wir uns getrennt eben, weil sie war sehr davon geschockt von meiner Aussage eben. Mhm. Aber das war jetzt Mitte Dezember und seitdem habe ich keinen Kontakt mehr zu ihr. Und du weißt gar nicht, was jetzt geworden ist? Ich habe keine Ahnung. Also du weißt nicht, ob das Kind da ist oder ob es nicht da ist, weißt du? Also es wird, wenn, dann kommt in 3 Wochen. Ach so. Also ich rechne jetzt einfach mal so frech, weil ich habe natürlich keine Ahnung. Habe ich das gar nicht so schnell mitgerechnet. Stimmt, das ist... Es ist jetzt in 3 Wochen ungefähr genau. Der Fall. Wie? Und du hast die auch nicht nochmal zufällig in der Stadt, auf der Straße irgendwo gesehen? Jetzt kommt sie. Also wie gesagt, ich habe mir immer ein bisschen Zeit gegeben, so Januar oder so, weil sie meinte so, ich melde mich wahrscheinlich wieder. So, und sie wohnt ja nur 3 Minuten von mir entfernt. Mhm, genau. Dann habe ich versucht, sie anzurufen. Unendliche Male, Festnetz, Handy. Ging keiner ran, immer nur die Mailbox. Ich war vor ihrer Tür. Hab geklingelt. Dann ging irgendwas Licht aus. Ich hatte einen Boomschlauch dabei irgendwie, habe ihn noch vor die Tür gelegt und dann kam eine Viertelstunde später eine SMS. Was für eine Frechheit, dich irgendwie hier bei mir zu melden, ohne dich anzumelden und da kannst du nicht reinkommen und so. Obwohl sie da war, hat sie eben nicht aufgemacht. Das habe ich nur 2 Mal gemacht, weil ich will ja auch kein Stalker sein oder so ähnlich. Aber eben versucht, über soziale Netzwerke mit ihr zu kommunizieren, E-Mails, den ganzen Quatsch eben so. Dann habe ich ihr auch einen richtigen Brief geschrieben, handschriftlich. Aber sie reagiert einfach nicht. Sie reagiert einfach gar nicht. Sie kriegt deine Signale, sie reagiert nicht. Genau, und das gipfelte jetzt sogar darin, ich hatte jetzt noch ein kleines Paket gepackt, so mit kleinen Stamplern und ein Handtuch und so, und ihr das eben hingeschickt, und vor 2 Tagen kam das Paket zurück mit einem roten Aufkleber drauf, und da war angekreuzt, Annahme verwehrt. Das heißt, sie hat es gar nicht aufgemacht? Naja, sie hat, also auf jeden Fall war sie da, der Postbote hat sie angetroffen. Und sie hat es dann sozusagen, weil sie wahrscheinlich meinen Absender gelesen hat, ich habe keine Ahnung. Ja, aber sie weiß nicht, sie wusste nicht, was drin ist. Nein, sie hat es gleich wieder zurückgeschickt. Hast du sie denn damals, jetzt da vor ein paar Monaten, massiv unter Druck gesetzt, dass sie abtreiben soll? Also ich hatte es leider so nicht in Erinnerung. Also ich für mich war es einfach nur ein sozusagen, einfach mal den Kontrapart übernehmen. Also es gibt ja 2 Möglichkeiten. Entweder sagt man seine Meinung, man sagt, also ich bin eigentlich eher für Abtreibung aus den und den Gründen. Ja. Das ist ja legitim, das auch so zu sagen. Oder man kann natürlich auch eine Frau richtig unter Druck setzen. Nein, das habe ich nicht getan. Das habe ich nicht getan. Aber also sie hat dich ja verlassen mit der Begründung, weil sie geschockt war, dass du diese Auffassung hast. Richtig, genau. Wie gesagt, also ich hatte nicht unter Druck gesetzt, aber ich war wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als nur die Argumente aufzählen, sondern mach mal etc. Also das ich habe sie jetzt nicht unter Druck gesetzt in dem Sinne, aber es war wohl so eine Mischung aus beiden. Irgendwie. Also ein bisschen schon. Mach mal besser so und so und so. Genau. Und du hast auch klar gesagt, ich will das Kind nicht haben? Das habe ich nicht gesagt, nein. Aber ich habe eben immer versucht, ihr zu sagen, dass ich eben nicht gegen das Kind bin. Das passt nicht in ihr Leben und in unser Leben, also in euer Leben. Richtig, genau. Es gibt einfach sehr viel mehr Probleme, die damit auftauchen, als wenn wir es dann einfach... Oder jetzt ganz ehrlich, war es dir auch... Du hast gerade gesagt, irgendwie war dir schon klar, dass die Beziehung doch wieder kaputt geht. War es dir vielleicht auch lästig, die Vorstellung, jetzt 20 Jahre oder so, 15 Jahre mit dieser Frau in Kontakt zu sein zu müssen durch das Kind? Achso, nein, das nicht. Also ich habe sie nicht gehasst oder so ähnlich. Sie war immer eine treue Begleiterin. Also ich kannte sie schon sehr lange vorher. Und deswegen, also das war nicht das Problem, nein. Weswegen ist das beim ersten Mal dann zu Ende gegangen? Das waren so Kleinigkeiten. Also das ist, glaube ich, also wir haben einfach nicht zusammengepasst. Das war, glaube ich, das Hauptproblem. Das haben wir einfach gesehen. Das keine große Sache. Kein Streit, keine elementaren Vorfälle oder so. Nein. Es war sich über den Tod gelaufen einfach. Für die Beziehung haben wir wohl doch nicht gemacht. Ich meine, es kann natürlich wirklich sein, dass sie, ich weiß ja jetzt nicht den Ton, wie du das zu ihr gesagt hast. Offensichtlich ist sie so verletzt und du hast so die Arschkarte bei ihr gezogen, um es mal salopp auszudrücken, dass sie alle Schotten dicht gemacht hat, und das macht sie ja auch. Ja, ja. Aber das Absurde ist ja, du weißt ja nach wie vor nicht, ob sie das Kind kriegen wird, oder? Ich weiß nicht, also ich weiß weder, ob es ein Junge und ein Mädel ist. Es hätte ja sein können. Ob es einen Namen hat. Vielleicht hat sie es verloren. Ich will es natürlich nicht hoffen, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe sie nicht mehr gesehen mehr bei dem. Sie hätte damals, als ihr euch dann getrennt habt, hätte sie ja auch noch abtreiben können. Das wäre noch 3 Wochen möglich gewesen. Ja, also selbst das kann ja sein, dass sie es gemacht hat. Gut, also das wäre natürlich dann genau konträr zu ihrer Meinung gelaufen, die sie jetzt. Ja, man weiß es ja nicht. Theoretisch ist es möglich gewesen. Ja. Sind dir genau, ich meine, das ist ein ganz anderer Fall als bei der Alexandra vorhin, aber sind dir auch komplett die Hände gebunden? Du hast ja alles gemacht jetzt, was man machen kann. Ich wollte gerade sagen, also das ist auch so, deswegen so, irgendwie wollte ich mal fragen, was kann ich machen so? Also das Problem ist einfach jetzt, ich würde ja gerne die Pflichten übernehmen. Also nicht nur die Rechte des Vaters zu sein, aber auch die Pflichten. Aber ich weiß zum Beispiel gar nicht ihre Kontonummer. Ich weiß gar nicht, wo ich das Geld verweisen sollte. Ja, ist schon klar. Weiß sie das? Hat sie das irgendwo gelesen oder mitbekommen, dass du diesen Satz auch gesagt hast? Also ich habe es ihr in einem handschriftlichen Brief geschrieben. Und glaubst du, dass sie diesen Brief dann auch gelesen hat? Bis vor kurzem dachte ich es, aber als jetzt das Päckchen zurückkam, kann es auch sein, dass sie ihn zerrissen hat, bevor sie ihn gelesen hat. Ich weiß gar nicht, ob man da juristische Schritte einleiten kann in so einem Fall. Das wäre Ultima Ratio im Endeffekt. Hast du dich erkundigt? Kann man das? Kann man da irgendwas machen? Also die Rechte für Väter wurden natürlich jetzt gestärkt in letzter Zeit. Ja. Also mit anderen Worten, ich könnte mir ohne Probleme das irgendwie einklagen. Das ginge, ne? Das würde gehen, aber das ist natürlich nicht wirklich wünschenswert. Von denen dann würde ich auch, glaube ich, würde ich die Schotten dicht machen. Ja. Und ich will nicht in so einem halben Kriegszustand irgendwie und das Kind. Also ich versuche das immer noch irgendwie vernünftig zu lösen, aber es gelingt mir irgendwie nicht, ne? Durch diese Kontakt. Könnte ja vielleicht auch sein. Also hoffen wir mal, ich denke jetzt gerade mal eine vielleicht hoffnungsvolle Seite, dass sie gerade in der Schwangerschaft ist und dass sie einfach jetzt in der Schwangerschaft keinen Bock auf dich hat und sich nicht mit auseinandersetzen will, dass sie erstmal vielleicht das Kind kriegen will und dass dann die Welt anders aussieht und dann vielleicht doch nochmal auf dich zukommt. Das hoffe ich. Das ist meine Hoffnung, dass in 3 Wochen dann irgendwie sie ihre Abschottungshaltung da ändert irgendwie. Ich finde das auch ganz merkwürdig, wenn ihr da so nah beieinander wohnt, dass du die kein Mal auf der Straße gesehen hast. Ja. Und auch kein Bekannter von dir gesehen hat? Nee, also ich wohne jetzt relativ separiert hier irgendwie, also meine Bekannten wohnen eher in der Innenstadt. Also so viele Freunde könnten die gar nicht sehen, aber ich... Und es gibt auch keine gemeinsamen Bekannten? Nee, so nicht. Aber selbst ich habe die nicht gesehen, ne? Also wir kaufen immer in den gleichen Läden ein, eigentlich hätte ich dir einfach von der Wahrscheinlichkeit her mal begegnen müssen. Also kann man jetzt erstmal nur mal abwarten? Deine Berechnung nach wäre es jetzt irgendwann bald soweit? In 3 Wochen. Ungefähr. Aber ich höre ja aus all diesen Aktivitäten auch, dass du deine Meinung doch dann radikal geändert hast. Ja. Definitiv. Also am Anfang war es einfach nur auch Angst vor allen Dingen und natürlich die Unbekannte. Und ich hatte immer so eine spießige Vorstellung, so Hauskind, wie so. Und das erstmal heiraten und so. Und das hat sich natürlich alles dann pulverisiert. Aber wie hat sich die Meinung dann doch so krass umgedreht? Durch was ist das eigentlich gekommen? Freunde hatten natürlich auch Kinder. Und einfach dann wirklich mal erwachsen genug zu sein und zu sagen, das ist doch völlig egal, was ich mir früher gedacht habe oder meine Wunschvorstellung, jetzt mal hier Arsch in der Hose zeigen und ich freue mich darauf jetzt auch. Umso mehr schade, dass sie das nicht akzeptiert. Ja. Also ich meine, man kann ja, alle machen irgendwelche blöden Fehler, machen wir alle. Und wenn du dich jetzt da korrigiert hast und eine andere Auffassung hast, sollte sie dir eigentlich eine Chance geben. Dir und auch dem Kind. Du bist ja eben der Vater. Ja. Also, ich würde im Moment mal nichts machen. Die weiß auch Bescheid, was los ist und die weiß Bescheid, dich zu erreichen. Und hoffen wir mal, dass es dann vielleicht in ein paar Wochen dann doch das Telefon mal klingelt und sie dran ist. Ja, das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, ne? Zunächst ja, finde ich schon. Sonst wüsste ich auch nicht, was du machen kannst, Tim. Nee, gut, das ist ja, das ist auch wahrscheinlich die beste Möglichkeit, denke ich mal. Also wie gesagt, da wird noch nicht geklagt oder so ähnlich. Das wäre wirklich der absolute allerletzte Fall, aber nee, noch lange nicht, ne? Also drücken wir die Daumen. Das ist sehr nett, vielen Dank. Alles Gute, Tim. Gut, Tobias, dann tschüss. Noch einen schönen Abend. Dankeschön, dir auch, tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema diese Woche heißt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt mein Hobby wurde mir zum Verhängnis. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, aus deren Freizeitspaß zum Beispiel plötzlich bitterer Ernst wurde. Also hattet ihr einen Sportunfall zum Beispiel oder habt ihr euch wegen eures Hobbys hoch verschuldet oder hat euch euer Hobby vereinsamt, hat euch euer Hobby vielleicht krank gemacht, was auch immer. Seid ihr durch euer Hobby in extreme Schwierigkeiten geraten? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, dann meldet euch am besten jetzt schon unter domian@wdr.de und natürlich dann auch gerne am Mittwoch vor der Sendung und während der Sendung. Jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht und hier ist Jenny. Jenny ist 31. Guten Morgen. Guten Morgen. Jenny, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's? Meine Stimme verlässt mich zwar gerade, aber keine Ahnung. Bist du krank oder aufgeregt? Nee, meine Stimme verlässt mich heute. Ich weiß nicht, irgendwie Halsentzündung oder so. Oh je. Dann wir versuchen es trotzdem. Na klar. Ja. Um was geht's? Ja, im Prinzip kann man das als große Überschrift sagen. Mein Thema ist, was ist normal? Und gute zwar, Frage. Ja. Sehr gute Frage, ja. Ja, ich habe auch ein Buch drüber geschrieben. Also folgendes Thema, und zwar vor 2 Jahren, Ostersonntag, habe ich rausgefunden, dass mein Mann mich betrogen hat seit Januar. Vor 2 Jahren Ostersonntag. Hast du es rausgekriegt? Ja. Weil wir Frauen sind ja nicht ganz so blöd, wie manche Männer denken. Wir kriegen schon mehr mit. Wie hast du es rausgekriegt? Ich habe das so ein bisschen geahnt und ich habe dann was gemacht, was ich eigentlich nie mache. Ich bin an sein Handy gegangen und habe dann dementsprechende SMS gelesen. Hat er gleich gestanden? Ich habe ihn darauf angesprochen, er hat sofort zugegeben. Wie lange lief die Sache schon? Seit Januar lief das schon bei den beiden. Was heißt seit Januar? Ja, das war Ostern, seit Januar dann. Genau, mhm. Seit Januar lief das dann. Ja, dann lief das hin und her, er könnte sich nicht entscheiden. Also war das eine Sex- oder Liebesgeschichte dann eher, ne? Oder? Ja, nee, das war erst wohl reiner Sex. Ah ja. Ist dann aber mehr geworden wohl irgendwie. Mhm. Ja, und dann konnte er sich nicht entscheiden die ganze Zeit hin und her. Dann waren da ziemlich üble Geschichten, um nur eine zu nennen. Meine Oma ist in der Zeit gestorben, mhm. Die ist im September beerdigt worden. Und an dem Wochenende von ihrer Beerdigung hat mein Mann damals gesagt dann zu mir, nee, ich fahre jetzt mit meiner Neuen an die Nordsee. Ich sag, wie, du kannst mich da jetzt mit der Kurzen, weil wir haben eine Tochter, die ist mittlerweile 5, nicht auf der Beerdigung alleine stehen lassen. Das geht mir nach dem Motto, friss oder stirb, ich fahre da jetzt hoch. Und dann ist er mit der Geliebten abgehauen. Genau. Ja. Dann hat nur gesagt, das musst du akzeptieren. Ich muss ihr ja schließlich auch die Chance geben, mich kennenzulernen. Super Einstellung. Ja, das war schon echt eine scharfe Nummer. Bist du heute mit dem noch zusammen? Nein, um Gottes Willen. Ich habe dann zu ihm gesagt, also ich sitze hier nicht Weihnachten unterm Baum, ohne dass du dich entschieden hast. Mhm. Das tue ich mir nicht an, das tue ich dem Kind nicht an. Wie lange hat es gedauert, bis er sich dann entschieden hat? Am 15. Dezember ist er dann ausgezogen. 15. Dezember hat immer noch eine Weile gedauert. Ja, ich habe das Zimmer vorne mitgemacht. Mir haben auch alle gesagt, du bist verrückt, er behandelt dich wie ein Fußabtreter. Ist ja heute mit dir noch zusammen? Er ist heute mit dieser Frau noch zusammen, ja. Mhm. So, jetzt musst du an wegen des Themas, was ist normal? Was führt dich dazu? Und zwar ist es so, im Januar habe ich auf der Arbeit eine neue Mitarbeiterin bekommen. Mhm. Und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Mhm. Ja, und mittlerweile sind wir jetzt fast ein Jahr zusammen. Ach, guck. Ja, das hat mich selbst am allermeisten überrascht. Also meine Mama sagte sofort zu mir, ich wusste schon immer, dass du, glaube ich, auch einen Hang dahin hast. Aber du hast es nicht gewusst. Ich habe es nicht gewusst, nein. Ich habe immer nur abends auf dem Bett gesessen und gedacht, mein Gott, irgendwas läuft da anders, als wie es normal ist halt. Wie es vielleicht laufen sollte, aber verstehst es irgendwie nicht so ganz. Für meine Lebensgefährtin war das ziemlich schnell klar wohl irgendwie. Die hat sich auf den ersten Blick verliebt und wusste das auch sofort. Ja, ist sie denn routiniert im lesbischen Leben gewesen? Ich bin auch ihre erste Beziehung. Ah, sie war zu dem Zeitpunkt auch noch mit ihrem Freund zusammen. Ja. Und ja, dann so. Das ist, finde ich, wirklich immer erstaunlich, wenn Leute, es gibt ja ganz viele Geschichten, du bist jetzt 31, manchmal hört man, dass Leute mit 50 plötzlich schwul werden oder bisexuell werden oder lesbisch werden. Du hast wirklich vorher auch nicht ansatzweise mal in einem netten Frauenarsch hinterhergeguckt oder so. Nie. Nein, überhaupt nicht. Also ich fand Frauen an sich schon immer ganz attraktiv, aber ganz normal im Prinzip. Ja, ne? So wie man das von Frau zu Frau so halt dann sieht. Ne? Also es war, da war keine sexuelle Attraktion dabei. Ja, überhaupt nicht, absolut. Wie war denn das für dich, als du dann zum allerersten Mal Sex mit einer Frau hattest? Also ich bin ganz ehrlich zu dir, so, sorry, all meinen Ex-Männern, die ich je hatte oder Freunden, ne? Aber ich habe mit dieser Frau den besten Sex meines Lebens. Mann, oh Mann, das ist kein Kompliment für die Männerwelt. Es tut mir leid. Nein, das ist natürlich Quatsch. Das ist natürlich Quatsch. Also, du hast einen besseren Orgasmus mit einer Frau als mit einem Mann? Ja. Ja. Definitiv, ein eindeutiges Ja. Ja, und hast du Sehnsucht nochmal nach einem Mann im Moment? Oder bist du so nah mit deiner Freundin, dass da gar nichts aufkommt? Nein, gar nicht. Also mir fehlt nichts, also absolut gar nichts. Ja. Aber ist doch super. Das ist wunderbar. Das ist auch normal, was du da lebst. Gehört auch zur Normalität dazu. Ja, nur es gibt natürlich viele Menschen, die sagen, das ist nicht normal. Wer denn zum Beispiel in deinem Umfeld? Da haben wir großes Glück gehabt. Da haben wir sehr großes Glück gehabt. Und zwar, wir haben uns ja auch verrückt gemacht. Und sie lebte zu dem Zeitpunkt auch bei ihrer Oma, weil sie mit ihrer Mama so viel Ärger hatte. Mhm. Und ihr damaliger Freund, der war so empört über die Geschichte. Wir wollten das eigentlich langsam angehen lassen, das den Leuten sagen. Mhm. Und der ist einfach zu ihrer Oma gefahren und hat ihr das gesagt. War die Oma geschockt? Ja, die war erstmal ein bisschen von der Socken. Jetzt hatte ich Glück, die kannte mich vorher schon und wir kamen vorher schon ganz gut miteinander klar. Achso, dann wird die gesagt haben, ist doch ein ganz nettes Mädel. Ja, die kommt mittlerweile auch super damit klar. Also wir haben sehr viel Glück gehabt. Wir sind unserem Umfeld sehr dankbar. Es haben alle super aufgenommen. Aber wenn das so super ist, warum treibt dich denn das Thema, was ist normal, um? Ja, weil es gibt viele, was mich irgendwie erstaunt an der ganzen Geschichte ist, dass eher die älteren Leute sagen, ist okay, ist doch gar kein Problem, ist in Ordnung. Und diese jüngere Generation, die macht das schon mal eher wirklich, dass da blöde Sprüche kommen. Oder ist das wahr? Was sind das für Leute? Ja, so um 19, 20 rum. Nee, ich meine, wie sind das Arbeitskollegen oder Nachbarn oder was? Das war bei meiner Lebensgefährtin auf der Schule, weil die, gut, ist halt noch die andere Schwierigkeit, warum wir uns immer Gedanken gemacht haben, sie ist halt doch, ja, 11 Jahre jünger als ich. Also 20 ist sie. Ja, sie wird dieses Jahr jetzt 20. Ja. Gut, das macht natürlich, das fördert das Klischee-Denken dann noch mehr, dass man es ablehnen muss. Der Altersunterschied und dann lesbisch und. Genau, wir haben auch diverse Sprüche immer so, das war ja, wo wir oft geschmunzelt haben, dass uns von einigen kam, ja, die hat dich verführt. Genau. Aber es war nicht andersrum. Oder, dass die zu deiner Freundin sagen, was willst du mit so einer alten Frau? Ja, so ungefähr. Ach, Jenny. Vergiss es. Das muss man also an sich abprallen lassen. Wenn das wirklich so ist, ist das wirklich interessant, dass, wenn das, ich weiß nicht, ob das repräsentativ ist, dass Jüngere da kritischer reagieren als die mittelalterlichen Menschen oder die älteren Menschen. Weiß ich nicht, ob das allgemein so ist. Ich habe immer eher so den Eindruck, dass alles immer lockerer wird, auch bei jungen Leuten, dass man gar nicht mehr darüber redet, was für eine besondere sexuelle Ausrichtung man hat. Man ist mit dem zusammen und mit der und das ist auch gut, da redet man nicht groß drüber. Ja, das finde ich aber auch gut so, weil ich sag mal, ich habe ja wie gesagt auch die kurze noch. Ja, die ist ja jetzt 7? 5. 5. Die ist jetzt 5. Die ist jetzt. Wie erklärst du ihr das mit der neuen Mama? Das ist keine neue Mama, es ist die Vanni und die lebt bei uns und also. Sie liebt uns und sie weiß auch, dass wir heiraten wollen. Mhm. Für die ist das überhaupt kein Problem, die geht da ganz locker mit um. Sie sieht ihren Papa ja regelmäßig, der holt sie zweimal in der Woche. Also er ist ein toller Papa, kann ich nichts gegen sagen. Ja. Was sagt denn der Papa dazu, dass die Mama jetzt mit einer Freundin Din zusammen ist? Ich habe meinen Mann damals dann, ich glaube, der war mit 2 Wochen zusammen, da habe ich ihn angerufen und habe ihm das erzählt. Mhm. Und er hat gesagt, ja gut, wenn du meinst, dann meinst du halt. Ja, gut. Ich meine, er hat ja auch nichts mehr zu kamellen. Er ist ja nun von dir weggegangen, er ist fremdgegangen und hat dich auch ganz schön lange zappeln lassen, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ich finde das eine gute Geschichte. Ich beglückwünsche dich, dass das so gut geklappt hat und dass du jetzt offensichtlich ein ganz neues Leben erfährst, was du vorher nicht kanntest. Total. Ich wünsche nur wirklich, dass sich mehr Menschen trauen, sich das selbst einzugestehen. Ja. Weil wir sind auf dem besten Wege. Ja, ich habe mich mit mir selber sehr schwer getan, mir das selber einzugestehen und den Schritt und den Mut zusammenzunehmen und den Schritt dann irgendwo auch zu wagen, zu sagen, hey, es ist so und dann das Risiko vielleicht auch einfach einzugehen, ihr das irgendwie zu stecken. Ich glaube ja, dass das unter Frauen, unter lesbischen Beziehungen nach wie vor noch einfacher ist, als wenn Männer in bisexuellen Kontakten sind. Auf jeden Fall. Weil in der Männerwelt ist das noch viel eher schwierig und tabu und mit Nasenrümpfen versehen und so weiter. Ja, ich sag mal, wenn du durch die Stadt gehst oder so, ich gehe auch mit meiner besten Freundin Händchen halten durch die Stadt, ne? Mhm. Also da guckt keiner groß. Wenn jetzt bei einem schwulen Pärchen ist, da gucken wirklich viele dann auch hinterher. Ich denke, was meinst du, was geguckt wird und geschrieben wird, wenn wir unser erstes Fußballpärchen haben? Jungs aus der ersten Bundesliga, die zusammen sind und ein Paar sind. Was meinst du, was dann los ist in Deutschland? Ja. Das wird kommen. Natürlich wird es kommen. Irgendwann wird es kommen. Irgendwann wird sich mal jemand outen. Irgendwann haben wir einen Helden unter den Jungs, die nach vorne gehen und sagen, mir ist das scheißegal, was meine Karriere anbelangt. Ich sage, was mit mir los ist und ich sage, mit wem ich zusammen bin. Ja. Ich habe so ein Gefühl, es wird nicht mehr lange dauern. Ja, ich denke auch. Ich wünsche nur wirklich, dass die Leute einfach mehr Mut haben. So, Jenny, ich gratuliere dir zum neuen Leben. Grüße an deine Liebste und ich wünsche euch viel Glück und guten Sex. Eine Frage. Ja. Sie wünscht sich so sehr ein Autogramm von dir. Gut, du legst auf und wir rufen dich nochmal an, wegen der Anschrift. Super, das ist lieb, danke schön. Alles Liebe, tschüss. Ja, dir auch. Ciao. Tschüss. Und hier ist die Vanessa und die ist 19. Guten Morgen, Vanessa. Ja, hallo. Vanessa, was geht's bei dir? Also, ich habe folgendes Problem. Ich bin seit 2 Jahren mit meinem Freund zusammen. Ja. Und wir leben auch schon in einer Wohnung. Mhm. Wie alt ist der Freund? Nein. Wie alt der Freund ist? Ach so, der ist 24. Ja. Und wir leben halt zusammen, wie gesagt. Mhm. Und, Entschuldigung, ich bin ein bisschen nervös. Ich war noch nie bei dir durchgekommen. Und wir leben also zusammen, aber ich habe das Verlangen, ihn zu betrügen. Oh, warum? Das weiß ich ja nicht. Ich liebe ihn. Und das ist auch bis jetzt meine engste Beziehung, ja, die ich jemals hatte. Die erste lange Beziehung? Ja, genau. Sonst, das war halt immer nur ein Jahr mal höchstens und da war halt nichts mit Zusammenziehen und also das alles noch gar nicht. Und Seit wann hast du denn das Gefühl? Seitdem wir zusammen sind. Das fing kurz danach an. Ach so. Also hat das Zusammenwohnen gar nicht euch so gut getan? Ja, wie man es nimmt, ich weiß es nicht. Wie versteht ihr euch dann im Alltag? Ja, wunderbar. Also das klappt alles ganz normal. Und ich liebe ihn auch und er liebt mich. Er betrügt mich auch nicht. Da bist du sicher? Ja. Soweit schon. Und wie, also ich habe es ihm zweimal gesagt. Ach, das hast du ihm schon gesagt, dass du so ein Gefühl hast, dass du gerne fremdgehen würdest wollen. Oder ich habe ihm gesagt, dass ich fremdgegangen bin. Ach, du bist schon fremdgegangen? Ja, mehrmals. Ach, das habe ich gerade gar nicht so verstanden. Ich dachte, du hättest die Lust dazu. Aber dass du es schon gemacht hast, war mir nicht klar. Ja, schon mehrmals. Wie viel Mal? 6 Mal. Wow. Mit immer demselben Mann? Nein, mit verschiedenen. Ist der Sex mit deinem Freund langweilig? Nein, gar nicht. Was treibt dich denn raus zu den anderen Männern? Das ist meistens halt, ich treffe die Männer halt dann in Bars und Clubs, sowas. Ach, das sind Fremde, ganz Fremde, mit denen du dann in die Kiste gehst? Nee, nicht immer. Manche kenne ich dann halt auch schon, weil ich immer in dieselben Bars gehe. Und irgendwann, ich habe immer das Verlangen dann danach, mit denen mehr zu machen. Sex? Genau. Warum? Ich weiß es nicht. Das ist einfach, ich habe dann im Kopf, habe ich dann einmal so einen Reiz, der mich dann dazu treibt, das zu machen. Wie ist denn der Sex mit den Männern, mit diesen anderen Männern? Ja, aufregend. Ich habe immer das Gefühl, das weiß halt niemand und es ist so ein Nervenkitzel. Mhm. Ist es auch die Lust, begehrt zu werden und quasi einen Mann zu erobern? Ja, genau. Dieses Gefühl habe ich dann halt immer danach. Das macht mich dann irgendwie stolz. Ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll. Mhm. Weiß dein Freund von 6 Mal Fremdgehen schon? Nein, nur von 2 Mal. Wie hat er reagiert? Ja, er war halt jedes Mal ziemlich geknickt und es hat ihm auch wehgetan, das habe ich gemerkt. Mhm. Mir dann aber in dem Moment auch. Naja, und gut, es hat ihm wehgetan, er war geknickt und dann? Er hat es mir aber jedes Mal wieder verziehen. Mhm. Hat er nicht mal auf den Tisch gehauen? Mhm. Auch beim zweiten Mal nicht? Mhm. Würde er beim dritten Mal auf den Tisch hauen, wenn du es sagen würdest? Ich glaube, also er ist ein ziemlich gutmütiger Kerl und er hat gesagt, ganz egal was passiert, für ihn wäre es immer so dasselbe mit uns. Ich glaube, er ist zu gutmütig. Ja, das glaube ich nämlich auch. Und das gibt mir dann auch irgendwie den Kick, weil ich ja weiß, dass er das sowieso wieder... Ja. Das wird dann halt vom Tisch gefegt und dann reden wir nicht mehr drüber. Ja, nach dem Motto, ich kann es mir erlauben und der nimmt das ja schon hin, ist egal. Ja. Ist er dir generell ein bisschen zu weicheierig? Ja, also in vielen Dingen. Praktisch habe ich auch die Hosen an. Mhm. Ich höre schon, ich mag schon. Dann sinkt der Respekt vor einem Menschen, ne? Wenn man so denkt. Ja, irgendwie schon, aber in dem Moment, wo es dann halt passiert ist und wo es dann zum Beispiel einen Tag her ist und wir sehen uns dann wieder, treffen wir uns dann im normalen Alltag wieder, dann tut mir das leid, dann bereue ich das auch, aber das geht dann immer wieder los. Immer wenn ich alleine draußen bin, habe ich eben dieses Bedürfnis, kann ich schon fast sagen. Mhm. Kann man von Liebe reden? Ja. Mhm. Also ich liebe ihn schon. Ich habe zu den anderen Männern gar keine Gefühle, gar nicht. Nee, das habe ich jetzt auch so gedacht und auch vorausgesetzt. Aber ich bin gerade ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff Liebe. Ob das noch Liebe ist oder ist es ja, nur einfach also, eine Also von mir auch schon. Ich genieße das auch, wenn ich so meinen Alltag mit ihm führe. Mhm. Ich habe auch immer noch gerne Sex mit ihm, am liebsten eigentlich. Aber er ist doch eher so ein treuer Schoßhund. Ja. Ja, aber... Irgendwann verachtet man Menschen, die einem zu devot gegenüber auftreten. Glaube ich. Also soweit bin ich noch gar nicht. Nee, soweit bist du noch nicht. Ich weiß, aber das sind so die Anfänge. Also das sind schon krasse Anfänge. Wenn der dir zweimal das so vergibt und du sicher bist, dass er das auch beim dritten, vierten, fünften Mal macht, dann ist irgendwann der Respekt wirklich kaputt und weg. Hm. Ich glaube... dass diese ganze Konstellation, die ganze Beziehung nicht gut ist zwischen euch beiden. Mm-hmm. Und ich glaube, dass über kurz oder lang wird es zerplatzen, wenn nicht irgendetwas passiert. Und was kann man da machen? Das ist ja schwierig zu sagen, weil ich glaube, man kann ja keinen Menschen grundlegend ändern. wenn er so ist, wie er ist, dann ist er so in dieser Einstellung. Ich glaube, es würde sehr viel verändern, wenn er härter auftreten würde dir gegenüber. Ich glaube, das würde dir imponieren. Ja, das würde mir auch gefallen, dass dann eben wieder auch so ein Stück weit dieser Beschützerinstinkt bei mir da ist, dass ich sagen kann, genau. Das ist mein Mann. Genau, und ganz genau, ganz genau. Also so ein bisschen auf die klassische Rollenverteilung. Also wir sind uns einig, dass du das auf Dauer nicht machen kannst. Ja. Das kannst du nicht machen, weil das ist wirklich, das ist unfair und schäbig ihm gegenüber. Wenn, sogar wenn du sagst, dass du ihnen, dass da noch ein Liebesgefühl ist, dann wirst du irgendwann eine Entscheidung treffen müssen. Sag ihm erstmal, konfrontiere ihn jetzt erstmal mit der Wahrheit. Jetzt leg mal die Karten ganz auf den Tisch, mal sehen, wie er reagiert. Vielleicht ist es ja doch des Guten zu viel und er reagiert anders und heftiger. Sag, es ist jetzt 6-mal passiert. Leg's hin, leg's auf den Tisch. Vielleicht kommt dann in das ganze Spiel ein bisschen mehr Bewegung und Wind. Okay. So, und wenn er dann immer noch sagt, ja, ich bleibe bei dir, was immer auch geschieht, dann musst du irgendwann eine Konsequenz ziehen, Vanessa, finde ich. Du kannst ja nicht mit deinem Freund zusammen sein, den du liebst, und gehst ständig irgendwie vögeln. Ja, das geht doch nicht, geht doch nicht. Ja, das möchte ich auch nicht, deswegen habe ich jetzt gedacht, ich rufe erstmal bei dir an, um anonym zu bleiben auch stückeweise. Ja, ja. Letztendlich würde es dann auf eine Trennung irgendwann hinauslaufen. Mhm. So. Ungerne du das auch hörst, das hört man nicht gerne, aber was wäre die Alternative? Ja, das war ja eben auch meine Probleme. Meine ganzen Gedanken kreisen halt immer wieder darum, auch wenn ich ihn halt sehe. Mhm. Und Angst habe ich davor irgendwie schon, nur... Wovor Angst? Dass er dann vielleicht mal auf den Tisch haut. Ja, du hast Angst und Hoffnung zugleich. Genau. Mhm. Du sagst so mit Hosen an, das heißt so in allen möglichen Bereichen entscheidest du, was gemacht wird? Ja, praktisch schon. Mhm. Also das fing bei ganz kleinen Sachen, also bei Banalitäten an, so zum Beispiel, ich habe zum Beispiel in unserer Wohnung ausgesucht, wie die Wände gestrichen werden und sowas, und der hat das alles einfach so hingenommen. Mhm. Bei sowas fängt das dann schon an und das geht dann halt eben, ich hatte auch immer das Gefühl, wenn ich ihm das gebeichtet habe, diese 2 Male, dass es ihm, also er war verletzt, aber es war ihm auch dann irgendwie gleich. Hauptsache, er hat mich eben hier. Mhm. Und Hauptsache, es läuft so alles in den gewohnten Bahnen weiter. Ja, genau. Und er redet da auch nicht drüber. Mhm. Hat nie wieder irgendwas, also wirklich einfach vom Tisch. Das Ding wurde ausgesprochen und dann war er halt traurig, und aber zack, war das weg. Und am nächsten Tag war wieder alles ganz okay. Mhm. Glaubst du, hat er einen allerbesten Freund? Ja. Reden die Jungs miteinander darüber? Nein. Nee. Gar nicht. Also so über normale Dinge, aber über sowas glaube ich nicht. Mhm. Was macht denn er vom Beruf? Er ist im Sicherheitsdienst. Ah ja. Also eigentlich ein Typ... Wahrscheinlich eine Kante von Kerl, ja. Ja. Aber innerlich ein ganz weicher Mann. Ja, genau, wie dieser Spruch dann halt schon sagt. Harte Schale, weicher Kerl. Ja, genau. Wann war es jetzt das letzte Mal, dass das du... Das ist jetzt so circa 3 Wochen her. Und das britzelt hier unter den Fingernägeln, jetzt bald wieder auf die Pirsch zu gehen, auf die Jagd zu gehen? Nee, im Moment nicht. Im Moment bin ich eben in diesem Konflikt, wo ich mich wirklich frage, ob das wirklich alles noch so läuft, ob ich das wirklich möchte und wo halt das Problem liegt, warum das so ist. Weil vorher hatte ich das nie. Also, was ich dir auch noch empfehlen könnte, wenn du meinst, dass ihr da alleine nicht zu Potte kommt, mach doch mal einen Termin in einer Beratung, in einer Beratungsstelle, und geh zu einer Paarberatung. Da sitzt ein neutraler Mensch, so wie ich jetzt beispielsweise, neben euch, und da werden die Fakten erstmal auf den Tisch gelegt und gemeinsam besprochen. Mhm. Wenn es nichts bringt, bringt's nichts, aber man kann es ja mal versuchen. Okay. Dann würde ich jetzt noch vorschlagen, Vanessa, dass wir dich nochmal anrufen, und mein Psychologe gibt dir mal die eine oder andere Beratungsstelle an die Hand, und dann kannst du es ihm ja mal vorschlagen oder im Hinterkopf behalten, das so zu machen. Okay. Ja? Ja. Gut, Vanessa, also wir haben alles besprochen. Ja. Auf Dauer geht es nicht. Du musst klare Verhältnisse schaffen, und wenn es alles nicht funktioniert, dann wird es zur Trennung kommen. Mhm. Jetzt legst du bitte auf, und Inga, mein Psychologen heute Nacht, ruft dich an, okay? Alles klar. Alles Gute. Tschüss. Danke dir. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. Unsere erste Sendung in dieser Woche. In der Technik war Moritz Güldenring, und ich sage euch nochmal kurz unser Thema. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema: Mein Hobby ist mir zum Verhängnis geworden. Da frage ich euch, ob ein Hobby euch in sehr große Schwierigkeiten schon mal gebracht habt. hattet ihr einen Unfall oder gesundheitliche Probleme durch ein Hobby, was auch immer. Morgen ist wieder Freitemennacht und ihr könnt euch gerne melden über domian@wdr.de oder ab 0 Uhr unsere bekannte Nummer anrufen. Die ist dann immer geschaltet ab 0 Uhr und euch schon anmelden. Wir sind dann um 1 Uhr hier, Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Bis morgen. Tschüss.